Boże, bist nichts davon. Tausend Bräute, die es gab, die sind mir Gott. Ich spreche alle Regeln, Max Gott kenn ich nicht. So viel Tag im Kasten, bis ich zusammenbrech. Mensch, der Burg ist wichtiger als Deutschland. Das hab ich schon vor vielen Jahren, da kann ich mir nur trinken und so versinken. Mein Sterbung ist wichtiger. Millionen dumme Deutsche haben ein Problem. Wenn sie mich auf meinem Sterbung blicken sehen, sie schreien mir nach, der gehört ins KZ. Dabei hab ich schon was an ihren Töchtern. Mein Sterbung ist wichtiger als Deutschland. Das hab ich schon vor vielen Jahren. Da kann ich mir nur trinken und so versinken. Mein Sterbung ist wichtiger als Deutschland. Europa, Amerika, die Welt, das Universum, der Verkehrsminister, Gott und das Geld. Scheiß Geld! Mein Sterbung ist wichtiger als Deutschland. Das hab ich schon vor vielen Jahren. Da kann ich mir nur trinken. So versinken, ich will nur trinken, im so versinken, ich will nur trinken, im so versinken, mein Sternburg ist wichtiger.